Während übereilige Falschmeldungen gern mal für Verwirrung sorgen, ist in diesen Zeiten auf etwas aber definitiv Verlass. Die Antithese zum Einheitsbrei ist back wie ein englischer Rücken, wie immer mit dem nicesten, was elektronische Musik von dort und da so zu bieten hat. Schaut's gern raus an Kollegen für den Vergleich. Wie gewohnt wird dein liebster Starkstrom-Provider seinem Ruf mehr als gerecht. In der nächsten Folge gibt es pures Feuer für Lag Days auf dem Dancefloor. Wir geben ein dickes F auf Subtilität und Techno-Esoterik und drehen dementsprechend den Regler an gewissen Stellen ordentlich aufs Elfi. Die aktuelle Ausgabe von Ampere featuret tropische Rhythmen mit ordentlich Bass für ein warmes Gefühl im Gluteus Maximus und liefert damit das nötige Material für den inneren Zappel-Philipp und das Glücks-Aerosol im Kellerdunst. Mit der nächsten Folge von Ampere behalten wir das Thermometer also nochmal eine Runde oben. Falls sich der Sommer tatsächlich bald verabschieden wird, findest du natürlich alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle bisherigen Episoden auf der Webseite von deinem Lieblingsportal. Wir reden nicht mehr lange weiter und steppen straight in meinen Favorite Tune von dieser Episode, nämlich den Logic 1000 Remix von Woman im Original vom Pop-Elektroniker Sternli Lapsley. Das ist die 45. Episode von Ampere. Mit mir und Benny. Hier auf SRF Virus. Logic 1000 Remix ist wirklich absolut klasse. Die nordenglische Produzentin verwandelt das zuckersüße Original in eine UK-Funky-Nummer, die meines Erachtens genau die richtige Mischung aus Maschinenrhythmus und bittersweetem Pop-Appeal trifft. Ich halte sie noch immer für einen absoluten Geheimtipp kurz vor dem Durchbruch. Ihre selbstbetitelte EP aus dem 19 hat letztes Jahr all die richtigen Knöpfe gedrückt und mich super gespannt zurückgelassen, was sie wohl für die kommende Rückkehr vom Dancefloor so in der Hinterhand hat. Auch mit dem nächsten Tune bleiben wir im Vereinigten Königreich, ebenfalls bei einer Künstlerin, die sich noch ein bisschen unter dem Radar bewegt. Der More Night Remix vom Track Voodoo, im Original von der Sängerin Orchid, katapultiert 90er R&B in bassverwöhnte Sphären, moderner Glitzerpop für Baggy Pants und Nokia 3310. No one's gonna love like you do. So don't tell no one, don't you? Not as if I say the words, this thing will come loose. So baby, put your trust in voodoo. One night. No one's gonna love like you do. So don't tell no one. Wir machen einen Brexit und bewegen uns mit neuem Feuer aus Freiburg von der grossen Insel zurück in die Heimat. Gewohnte Ampelhörerinnen wird die umwerfende Streckengang vermutlich bereits ein Begriff sein. Erst im Mai hat das vielversprechende Label seinen 10. Release gefeiert und wir feiern natürlich mit. «Two Under Eight» ist ein junger Produzent aus Biel, der sich mit seiner «Sensualist»-EP notlos in den Katalog von einem Imprint einreiht. Gemäss den Labeltugenden gibt es auf dieser Scheibe dicke Basslines, vertrackte Perkussion und ganz viel Street-Cred. Unser Favorite ist der «Tomakami»-Remix von «Elstras», der nur mit dem Nötigsten auskommt und damit trotzdem leger die Hütte einreisst. Es bleibt auch mit dem nächsten Tune easy heiß. Unsere Wünschelrouten empfangen weitere Freshness aus den Höhenlagen der Alpennation, wie so oft von der anderen Seite vom Röstigraben. Der Ausnahmeproduzent FlexFab müssen wir eigentlich niemand mehr vorstellen. Der Neuenburger hat vor kurzem zusammen mit dem kenianischen Rapper Zillabass ein neues Projekt angerissen und mit dem Track Mugogo, der vor einigen Wochen gedroppt ist, unseren Feed mit Bodyshake-Material à Discretion komplett im Erdboden gleich gemacht. Mugogo, here come Mugogo, Jerry, Mugogo, boy who money here Mugogo, Mugogo, they come in Mugogo, yeah, Mugogo, boy who money here Mugogo, Mugogo, they come in Mugogo, Jerry, Mugogo, boy who money here Mugogo, Mugogo, they come in Mugogo, Mugogo, yeah, Mugogo, Mugogo, boy who money here Mugogo. Mugogo, where? They come in Mugogo, where? Mugogo, where who money have Mugogo, where? Mugogo, where? They come in Mugogo, where? Mugogo, where who money have Mugogo, where? Where? Mugogo, Mugogo, where? Dando mira kusaka chapa hapana kuka sakanya mafumba kunga sakanya mingaro kufa sake pesa pesa kama wataka kutesa pesa chase moto wati tumetu sambambo kikama skane propori meja mjanja jumetoka kiwanda mini mjanja junatoka kiwanda everybody knows kiwanda ni Cape Town saka moto then come get down trust ufanyi matusi I don't wanna trust Lucifer everybody's a lone be mando mudani ya poli Mugogo come in Mugogo, Jerry, Mugogo, where who money have Mugogo, Mugogo, they come in Mugogo, Mugogo, yeah, Mugogo, Mugogo, where who money have Mugogo, Mugogo, where, they come in Mugogo, where, Mugogo, where who money have Mugogo, Mugogo, where, they come in Mugogo, where, Mugogo, where who money have Mugogo, where, yeah, yeah. Behind, I'm one of a kind. Busy na mida, sitaki mashida. Mambo kaweda kusaka macheda. Nasa saka na nikizi pata. Sita tapa tapa, nitakula bata like hey. Cheki mina saka chapa like hey. Mina saka kula bata hey. Tunajifuata madaraka way. Wezi yafuata mamlaka way. Cheki mina saka chapa like hey. Mina saka kula bata way. Tunajifuata madaraka way. Wezi yafuata madaraka. Mugogo, woo. They come in Mugogo, Jerry, woo. Mugogo, where who money have Mugogo? Mugogo, they come in Mugogo, Mugogo, yeah, Mugogo, Mugogo. Where who money have Mugogo? Vom ostafrikanischen Kontrollverlust zum Soundtrack für einen Balkonflex. Vor knapp zwei Monaten haben Luzerner Spezies von Dionysian Mysteries das Ende vom Lockdown mit einer erstklassigen Compilation aufgeneist. Darauf gibt es nicht nur allerlei effiziente Clubfanfaren, sondern auch den nächsten übertrieben nice Banger hier bei Ampere, nämlich den Track «Son Song» von «Raw Takes». Красный, остров умный, маловый космос, сука, красный, два раза, белый поток, вот ты в невесомости, танцы на белом стекле, и пирамид, какой-то Сатурна нанизывал, ритма за ритмой раскидывал, раскидывал это дерьмо на весь рот, и крови, но дальше грабь, я крови припрятан, кропали камни, ты белый кролик, но кругом зазеркали не шелты, вывод один, да пошел ты, выход один через ту дверь, на двадцатом ребре, опасный крутящий момент, мы заходим в крутой пике, на двадцатом ребре, облако влево, сон глеба, загверка в клетке, за сто не разбогом в руке. Знаешь меня, знаешь мой стиль, закапал, накинул очки. Все о своем, плюс все за своих, сука, все за свои. Халава налая на хромом так, порталы затянет туманом чай. На самом начале сансары взять, курю в этот дым на длинный экстаз. Кусок дерьма, замятый каждым, битый час, он и ноу флекс. Я в Санкт-Тапе раздаю брат, вижу глубже глаз, джаган, блэд. Снукеры, снуканы, стильные, хроники 3-1, дрейфую на зиме. За 200 с полтины на старом карте, по клеткам извини. Я перепил, пел и фальшивил. Спит, боль, это ушиба, бармен, дай, лед сюда, живо. Танцы на пепелище, ошиба. Я лишний, тих, как затрешки и тишки. И похуй, что рядом бухают рубчинки, пугают лиц. Бесит чисто, не потерян, не найден, зачислен, очистный. Чисто, учища крошки на гриндере. Рву бумажки на фильтре, ведь небо сегодня чисто. Учим обученным жизнью, как можем себя, так и тестим. Дым от осветит, как анестетик, увес, если кто, я забуду. Irgendwie pendeln wir in dieser Folge gern zwischen der Schweiz und dem afrikanischen Kontinent hin und her. Auch der nächste Track fusioniert heimatlich unterkühlte Präzision mit heißem Stuff aus Afrika. Bern nimmt es aber ein bisschen locker als Neuchâtel. Der Hauptstädter DJ hat im 19. zwei Tapes veröffentlicht, die beide in Johannesburg mit der Crème de la Crème von der lokalen Szene entstanden sind. Der Tune «Troy Snake» featuret die Stimme von der Moonchild Zanelli, die unter anderem schon mit den Gorillas und «Die Antwort» auf Tour war und liefert damit genau den passenden Schall für so ziemlich alles zwischen Tropensturm und sanfter Sommerbrise. Vorherige Mischung aus Schweizer Elektronika und südafrikanischer Kompromisslosigkeit für ordentlich Schweißausbrüche gesorgt hat, dürsten wir mittlerweile definitiv nach einer wohlverdienten Abkühlung. Passend dazu stürzen wir uns Kopf voran mit dem Track «Ulan Bati» von Viscari und Alan Santo in La Clermont. Die beiden umtriebigen Figuren repräsentieren das Genfer Seeufer und showcasen auf ihrer Collabo-EP mit Sonia di Carmen die entspannte Seite der wohl wichtigsten Stadt in der Westschweiz. Wir rutschen genüsslich mit einem Fuß in Chill Out Room und embracen Slow Motion auf allen Ebenen. Right. Stromstoß. SRF Wies. Noch mehr Lazy Vibes von der Bern-Johannesburg Connection. Das Mal ist es das selbst erklärte Alpen-Dabo Dabokai, wo auf Casioma leist, tatkräftige Unterstützung vom südafrikanischen Vocalist Fortune Shumba kriegt. Zusammenarbeit macht kurzen Prozess und operiert feinspurig im Spannungsfeld zwischen Good Times und den Erfahrungen in den urbanen Zentren von Südafrika. No time to play, no time for bullshit. Das ist Ampere auf SRF Virus. I'm looking at you lying. You must think that I'm blind, but I know you well. I know your ways of tonight. I'm looking at you lying. You must think that I'm blind, but I know you well. I know your ways of tonight. Smoking and I'm high, so don't you even try it. 'Cause I'm mad as hell, no time to play. Song and hit a bong. What's wrong with that? Nothing. In fact, let's all go have a ball with that. Puff it, lay back, no front. You love it, a vibe like no other. Take cover, you're under. Vibe control, let go and let your mind roll. Too dank. What's the side of the thoughts inside of your mind? When you think reality residing inside of my eyes. It's too dank. What's inside of the thoughts inside of your mind? When you think too dank. What's inside of the thoughts? thoughts inside of your mind. When you think reality residing inside of my eyes, it's too dank. What's inside of the thoughts inside of your mind? When you think, it's the waters run deep, but this is the vibe, it's chi. I gotta come clean. I'm starting to see the tiniest pieces of me molecularly. All of the colors and elements, every piece and embellishment. Every moment in time, I hold it, I keep it, I relish it. No beginning and ending, infinite, no finish intended here. Everything circular, still gotta work to see pence and pennies near. Mastering energy, finding synergy deep in the universe. Continue excelling, forward propelling and finding my true words. Trying to escape from the waste of my face is the way I am generally. Stress is the enemy, green is the remedy, come and ascend with me. Fürs Wohlbefinden. Einer meiner absoluten Favorite Artists der letzten Monate hat uns bereits vor 4 Jahren nur High-Grade-Stuff ins Ohr gepflanzt. Der Engländer K-Lone schickt auf dem Track «Dank» zusammen mit den verrauchten Bars vom Il Chill den nötigen Soundtrack fürs Abrutschen vom Sofa. Wenn es dir zu hazy geworden ist, findest du natürlich alle Tunes von dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify gegen den Verlust vom Kurzzeitgedächtnis. Von Cool Beats to Smoke to marschieren wir direkt in eins meiner absoluten Highlights dieser Show. Der Egoless Remix vom Track Army Guide ist ein militanter Stepper, der ohne Umweg direkt in die Faust geht. Während der Ryder Shafiq Zeremonienmeister und Hypnosevierer zugleich ist, haben wir das Deo vor das Feuerzeug und beten zur Tieffrequenz. Blöss. Ja, ja, Army Guide, Army Shield, Army Energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide, I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. Ja ja, I'm a guide. I'm a shield, I'm a energy. I'm a shield, I'm a energy. Yeah. Ampère. Vibes extraordinaire. Extraordinaire. Sound System Culture ist beste Culture, so viel steht fest. Die karibische Tradition ist über England in die ganze Welt ausgetragen worden, sogar bis ins beschauliche Basel, wo Sabotage Records bereits seit Jahren stolz die Fahne für subtil energetische Dubstep in die Höhe hebt. Nachdem der US-amerikanische EDM-Hype Dubstep komplett seiner Coolness beraubt hat, ist für den bassverwöhnten Ellenbogen-Sound zurück in den Untergrund gegangen. Dort blubbert es jetzt schon seit Jahren gewaltig und dass die Heimat dort in keiner Weise hinten drin hinkt, beweist der Track Empty Friendship von DST. Tropicana Vibes in all seinen Facetten geht es mit dem nächsten Tune endgültig den Switch Up. Der Nicky Nair aus den USA droppt mit The Analyst einen mörderischen Analog-Jam, der nicht nur B-Boys und Flygirls in Ekstase versetzt. Während der Sinti Kreisel um unsere Köpfe malt, fetzt 808 satt in die Magengegend. Super Klangteppich für Graffiti-Action, Adidas Superstars, Bucketheads und Robodance zu den wohl dicksten Blunts von deinem Leben. I couldn't even believe rap like that, you know what I'm saying? You look like you built computers. Computers. Ampere. Elektronisch. Immer handpflückt. Ampere hat sich einen Platz auf der Überholspur gesichert, denn auch beim nächsten Tune bleibt keine Zeit für Faxen. Während 3 Minuten gibt es pure Energie straight in dein schöne Gesicht. Ein Intervalltraining für deine Synapsen sozusagen. Der Londoner Deft rollt hyperfokussiert Sounddesign aus seiner Werkstatt straight zum Hype-Label Hoover Sound Recordings. Auf Coover in 92 hören wir Jungle von übermorgen, etwa aus Anno 2092. Und auch in 72 Jahren wird man vermutlich noch immer seine Finger zu einer Pistole formen, um deinen Mitmenschen zu sagen, dass der Tune fire ist. Der Hyperaktivität ist jetzt Zeit für die nötige Dosis Chill. Aus Bristol kommt nach zweijähriger Inaktivität ein Lebenszeichen von Philip D. Kick, einem Footwork-Alias vom Bass-Virtuos Omunit, der mit dem Track Clouds endlich mal wieder was zum zukunftsgespürigen Katalog hinzufügt. Dort drauf gibt es sanfte Pads und Blubbersins auf einem Tempo jenseits von der Schallgrenze. Das Ganze bleibt aber trotzdem auf dem Kuschelteppich, damit wir uns können auf der Sonnenbank räkeln und die Sonnenbrille noch ein kleines Stückchen tiefer auf die Nase schieben. Sportsommer-Vibes à discretion, etwas Musik-Äquivalent zu einem Do Not Disturb-Schild. Ampere auf SRF Virus. Von der englischen Westküste geht es zurück in einen weiteren Schulterschluss zwischen der Heimat und ausländischem Fuego. En La Barria von Mieli Cumbia aus Argentinien ist über das Label Hawaii Bonsai aus Lausanne bereits im 2017 released worden. Um Staub anzusammeln, brennt das Ding aber definitiv viel zu heiß. Der Name ist Programm. Dank hüftorientiertem Cumbia Rhythm und ordentlich Bass geht das Ding runter wie Honig. Hände in Luft und Schirmli Drink. Ahoi! Aus Südamerika via Lausanne im Doppelpack. Auch der nächste Tune befindet sich im Schmelztiegel von Cumbia und Elektronika. Nur düsteln wir das mal den Stadtstrand gegen einen düsteren Kerker. Bigote aus Spanien lässt auf dem Track Pra die Puppe kreisen und trifft per gezieltem Sniperschuss direkt ins Tanzbein. Ebenfalls auf Hawaii Bonsai. bevor wir endgültig in den Tagtraum abrutschen und eine weitere Folge von Ampere in die Geschichtsbücher eintragen, gibt es noch einen kleinen Beat to Smoke To vom Zürichsee. Während der Abdel Hadi, a.k.a. der Iceman, auf Injected Marinara die Nitravenös vorbeibringt, haben wir den Kopf in den Wolken oder besser in der Rauchschwade und verabschieden uns von dieser Episode von Ampere. Wie immer gibt es alle Gems aus dieser Show in unserer wöchentlich aktualisierten Spotify-Playlist, damit der Strom an neuem Banger-Material auch ja nicht abbricht. Und da sich das Ende der heißen Tage langsam aber sicher erahnen lässt, gibt es also genug Brandbeschleuniger, um euch warm zu halten. Big Ups sind dabei gewesen. Wir hören uns nächste Woche wieder an gewohnter Stelle. Hier bei Ampere, mit mir und Benni, auf SRF Virus. Yeah.